25. Kapitel. Detox, Bio und Impfverweigerung. Wie heilig ist die Natur? Die schützende Mutter Natur. Das organisierte Verbrechen macht seit einigen Jahren in Deutschland dunkle Geschäfte mit einem weißen Pulver. Eine kriminelle Bande hat in den Jahren 2016 und 2017 etwa ein Fünftel des gesamten Milchpulverangebots aus Drogerien in Deutschland geklaut. Nachdem die Diebe gefasst waren, stellte sich heraus, dass sie das Pulver zu hohen Preisen nach China verkauft hatten. Dort ist Milch knapp und deutsches Milchpulver hat einen ähnlich guten Ruf wie die Produkte der deutschen Ingenieurskunst. Paradoxerweise exportiert der betroffene Milchpulverhersteller aus Fulda sein Produkt ohnehin nach China. Die chinesischen Mütter wollten für ihre Babys aber lieber Päckchen mit Originalaufdrucken der Drogerieketten DM und Rossmann haben, weil sich das Gerücht verbreitet hatte, dass die Qualität der chinesischen Päckchen minderwertig sei. Auch diesen Fall kann man gut anhand der Forschung erklären. Als Warnmechanismus schlagen Angst und Ekel dann Alarm, wenn es darum geht, was in unsere Körper gelangt. Und die Alarmglocken läuten besonders schrill, wenn es um den Körper unserer Kinder geht. Dieses System ist für kulturelle Prägung empfänglich und hypersensibel eingestellt. Zur Erinnerung: In einem Versuch von Paul Rosin wollten die Testpersonen nicht aus einer Flasche mit dem Schild Gift trinken, obwohl sie wussten, dass es sich um harmloses Trinkwasser handelte.